I don't speak German, but I can if you like. Ich liebe auch zu be clear. Es gibt mein Mandre Monster. Alles wie uns kann mich flaggen, wie kann mich ausgebaut werden. Ich liebe auch zu be clear. Es kommt mit uns der Monster. Alles wie uns kann mich flaggen, Fräulein, wie ich be clear. Ich liebe auch zu be clear. Es gibt mein Mandre Monster. Alles wie uns kann mich flaggen, wie kann mich ausgebaut werden. Ich liebe auch zu be clear. Es kommt mit uns der Monster. Alles wie uns kann mich flaggen, Fräulein, wie ich be clear. Ich bin auch zu wie klar, es gab mein Mandre Monster. Alles wie uns kann mich flaggen, wie kann mich ausgebaut werden. Ich bin auch zu wie klar, es kommt mit uns zu Monster. Alles wie uns kann mich flaggen, Fräulein, wie schon wie klar. I'll take you out tonight, so whatever you like. Scheiße, scheiße, be mine, scheiße, be mine. Put on a show tonight, do whatever you like. Scheiße, scheiße, be mine, scheiße, be mine. When I'm on a mission, I rebuke my condition. If you're a strong female, you don't need permission. I wish that I could dance on a single bear. I wish I could be strong without somebody there. I wish that I could dance on a single bear. I wish I could be strong without the shove again. Oh, oh, oh, oh. Without the shove again. Oh, oh, oh, oh. Without the shove again. Oh, oh, oh, oh. Without the shove again. I don't speak German, but I wish I could. Es gab mein Mandre Monster, alles wie uns kann mich flaggen, wie kann mich ausgebaut werden. Ich bin ausgebildet, Claire, es kommt mit uns der Monster, alles wie uns kann mich flaggen, Fräulein, wie schon wie klar. Love is objectified by what men say is right. Scheiße, scheiße, be mine, Bullshit be mine. Blonde high-heeled feminist, and listening bomb for this. Express your womankind, fight for your right. When I'm on a mission, I rebuke my condition. If you're a strong female, you don't need permission. I wish I could.